الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعد برودة وشفستن بسلام. Wir werden inshallah ta'ala in neue Unterrichtsreihe beginnen über den Anstand und das Benehmen, das jeder Muslim von uns haben sollte. Und das beste Vorbild darin ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sagt in Surat al-Qalam: Und wahrlich, du hast gewaltige Charaktereigenschaften. Einige Ulama des Islams sagten von den früheren, von Sahaba und Tabi'in: Du bist auf einer gewaltigen Religion. Ohne Zweifel, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hatte den besten Charakter. Wer lobt ihn? Allah azza wa jal, der über seinen Thron, über die sieben Himmel ist, lobt ihn, der das Offene und das Verborgene von ihm kennt. Subhanahu wa ta'ala. Und Nabi alaihi salatu wasalam sagte: Bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Ich bin gesandt worden, um die edlen Charaktereigenschaften zu vervollständigen. Und in einer anderen Überlieferung: Salih al-akhlaq, die rechtschaffenen, guten Charaktereigenschaften zu verbessern. Yani, es waren gute Eigenschaften vorhanden, doch der Islam kam und verfeinerte diese und vervollständigte diese und erläuterte den Menschen, welche guten Eigenschaften es noch gibt. Denn derjenige, der uns sagt, was gut und nicht gut ist, ist Allah. Und wen wir zufriedenstellen sollten, ist Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Und unser Maßstab ist der Gesandte Allahs. Und heute werden wir etwas über die Aufrichtigkeit sprechen. Denn wisset, meine lieben Geschwister im Islam, unsere Taten haben keinen Nutzen, wallahi, außer sie sind rein für Allah azza wa jal verrichtet. Allah sagt: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Es wurde ihnen nichts anderes befohlen, außer Allah aufrichtig in der Religion zu dienen. Surat al-Bayyina. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. Allah alleine gehört die aufrichtige Religion. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, wie in Targhib und Tarhib überliefert worden ist, authentisch: O ihr Menschen, verrichtet aufrichtige Taten, denn Allah nimmt nur die aufrichtigen Taten an. Und sagt nicht, das ist für Allah und die Verwandtschaftsbände. Das ist nur für die Verwandtschaftsbände und davon ist nichts für Allah. Subhanallah. Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, ist, wie die Gelehrten des Islams sagen, dass du mit deiner Tat nur Allahs Wohlgefallen anstrebst. Du willst von keinem gelobt werden, du willst von keinem gehört werden, du willst von keinem einen Stand oder irgendwas haben, sondern du willst, dass Allah Azza wa Jal mit dir zufrieden ist. Wenn du betest, dann betest du für Allah. Und wenn du fastest, dann fastest du für Allah. Und wenn du den Koran liest, dann liest du den Koran für Allah. Und wenn du ihn auswendig lernst, dann lernst du ihn auswendig für Allah. Wenn du jemanden hilfst, dann hilfst du für Allah. Du erwartest kein Dank. Allah Azza wa Jal beschreibt die gläubigen Diener im Koran: Innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura. Wir speisen euch für Allah. Wir wollen weder von euch eine Belohnung noch ein Dank. Aber vom Akhlaq des Muslims, wenn jemand uns Gutes macht, dann sagen wir Danke. Oder die beste Art, wie wir jemanden danken können, ist, dass wir sagen: Jazak Allahu khairan. Möge Allah dich mit dem Guten belohnen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt. Und sogar man hat übertrieben im Dank. Yani, man hat die beste Dua gesagt für den Menschen. Und Nabi alaihi salatu wasallam hat uns gelernt: Wer dem Menschen nicht dankt, der dankt nicht Allah. Aber der Täter selbst erwartet kein Lob, erwartet kein Dank, erwartet keine Akzeptanz. Erwartet nicht irgendeinen geringen Preis von der Dunya, egal wie groß er ist, er erwartet ihn nicht. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, müssen wir aufrichtig sein. Und ich bitte Allah Azza wa Jal, dass er mich und euch vor dem Schirk bewahrt, um Dienerei bewahrt und ihre Zweige und ihre Grundlagen und ihre Liebe dazu. Denn glaubt mir, keiner ist davor bewahrt, weder der Gelehrte noch der Student des Wissens noch der allgemeine Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Nicht den Dajjal fürchte ich für euch, sagt sallallahu alaihi wasallam zu den Sahaba, sondern den kleinen Schirk, den verborgenen Schirk, sagt alaihi salatu wasallam. Das ist die Augendienerei, wie es in der Bedeutung kam. Nein. Deswegen, alayhi salatu wassalam, sagt auch, innamal a'malu bin niyyah. Die Taten sind entsprechend der Absicht. Und in einer anderen Überlieferung, bin niyyat, den Absichten. Wa innama li kulli imri'in ma nawa. Und jeder bekommt nur das, was er beabsichtigt. Was beabsichtigen wir, wenn wir eine Ibadah verrichten? Was beabsichtigen wir, wenn wir nach Wissen streben? Was beabsichtigen wir mit unserem Wissen? Was beabsichtigen wir mit unserem Fasten? Was beabsichtigen wir mit unseren Handlungen, mit unseren Ibadat, unseren gottesdienstlichen Handlungen? Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, wisset, dass die Taten nicht akzeptiert werden, außer sie sind einzig und alleine für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet worden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, innama al-a'malu bin-niyyat, wahrlich, die Taten sind entsprechend den Absichten, wa innama li kulli imrin ma nawa. Und jeder bekommt nur das, was er beabsichtigt. Um diesem Hadith geht es eigentlich um die Aufrichtigkeit. Wer Taten des Jenseits für das Diesseits verrichtet, der hat keinen Anteil im Jenseits, sagt der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist es wichtig, dass man aufrichtig ist, egal welche Anbetung man verrichtet, ob es Gebet ist, ob es Wudu ist, ob es eine Spende ist, ob es die Zakat ist, ob es das Fasten ist, egal was, dass man das von Anfang bis zum Ende für Allah azza wa jalla macht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das gehört zum Benehmen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Denn diejenigen, die Allah etwas beigesellen oder Taten für andere verrichten, und das ist die Beigesellung, sind Leute, die ungerecht sind. Und möge Allah uns bewahren, wenn jemand nur betet für die Menschen und fastet für die Menschen und spendet für die Menschen, wenn er so stirbt, ist er ewig in der Hölle. Möge Allah azza wa jalla uns bewahren. Aber wenn jemand beispielsweise mal, kann es passieren, dass wa'iyadu billah, jemand etwas macht, eine Tat beginnt für Allah und dann kommt eine schlechte Niyyah. Dieser hat eine große Sünde begangen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vergibt es nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Doch vergibt er das, was darunter ist. Yani darunter das, was nicht aus dem Islam austreten lässt, wenn man so stirbt. Die Gelehrten sagen hier, barakallahu fikum, wenn jemand stirbt auf dem Schirk, egal ob es der große oder der kleine Schirk ist, weil der große Schirk führt raus vom Islam, ob man es wissend oder unwissend macht. Aber der kleine Schirk, barakallahu fikum, führt nicht aus dem Islam raus. Und wenn er so stirbt, sagen einige Gelehrte, dann wird er bestraft, wenn er nicht bereut hat vor seinem Tod. Das sagen einige Ulama, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna allaha la yaghfiru ay yushrak. Yushrak abih, dass man ihm was beigesellt. Yushrak, hier, der Schirk ist hier unbestimmt. Wenn ein Wort unbestimmt kommt, dann beinhaltet es. Oder beziehungsweise gilt das allgemein. Hier wird nicht gesagt, wer den großen Schirk macht, dem wird nicht vergeben. Oder wer den kleinen Schirk macht, dem wird nicht vergeben. Sondern hier wird allgemein gesprochen. Wer den Schirk macht, dem wird Allah nicht vergeben, wenn er so stirbt und nicht bereut hat. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch bewahren, dass wir Allah azza wa jal was beigesellen. Denn wisset, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah schaut nicht auf euer Aussehen und nicht auf euer Vermögen, vielmehr schaut er auf eure Herzen und auf eure Taten, wie es überliefert worden ist bei Muslim. Wir haben gelernt, dass man aufrichtig sein muss. Jetzt fragt vielleicht jemand, okay, ich habe, wa'iyadu billah, Augendienerei begangen. Oder ich habe meine Tat begonnen und ich habe damit überhaupt nicht Allah subhanahu wa ta'ala das Wohlgefallen angestrebt. Ich wollte, dass die Leute mich loben. Diese Person, wir sagen zu dieser Person, mach Tauba. Bereue bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Personen, die Taten verrichten, dann kommt der Shaitan zu ihnen und sagt, diese Tat verrichtest du für die Menschen. Er soll nicht aufhören. Auch wenn er eine schlechte Niyyah hatte, so soll er diese Niyyah brechen, indem er sagt, nein, Astaghfirullah, und ich mache ab jetzt diese Tat nur für Allah und für keinen. Zum Beispiel, er strebt nach Wissen oder er will spenden gehen und er nimmt das Geld und auf dem Weg, er hat eine schlechte Niyyah, aber er stoppt und sagt, nein, ich werde dieses Geld nur für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Egal welche Tat, er macht die Niyyah neu und verrichtet sie. Du kannst unterscheiden, wie die Gelehrten sagen. Wenn man dich fragen würde, diese Tat, die du gerade verrichtest, willst du Allahs Lohn oder willst du das einen Anteil von der Dunya. Dann wirst du, wenn du antwortest, nein, wa'iyadu billah, diese Tat ist von Anfang bis Ende für Allah, dann wisse, dass es nur Einflüsterungen vom Shaitan sind. Und dann beachte sie nicht und mach weiter. Auf keinen Fall eine gute Tat abbrechen. Egal wie oft der Shaitan zu dir kommt, egal wie schwer du es hast, dann erneuere immer wieder deine Niyya. Letzten Punkt. Wisse, lieber Bruder, es gibt klare gottesdienstliche Handlungen, die sind rein für Allah. Und deswegen, wer sie für andere außer Allah verrichtet, begeht den großen Schirk und ist raus vom Islam. Yani beispielsweise jemand, der macht Sujud vor einem Grab oder Sujud vor einem Präsident oder Sujud vor einem Mensch oder er schlachtet für einen anderen außer Allah. Zum Beispiel, er nimmt ein Schaf und schlachtet dieses Schaf für einen anderen außer Allah oder diese Ziege für einen anderen außer Allah oder sei es nur eine Fliege. Dieser hat den großen Schirk begangen und ist raus vom Islam. Muss bereuen und den Islam wieder annehmen. Aber es gibt Taten, die sind keine Ibadah, wie Wasser trinken, schlafen, essen und so weiter. Einige Ulama haben gesagt, Barakallahu fikum, ich wünsche mir die Niyya in allem, sei es auch im Trinken und im Essen. Das heißt, die erlaubten Dinge, wo es normalerweise keine Belohnung gibt, weder für das Handeln oder Unterlassen, wie Wasser trinken, schlafen und so weiter. Wenn du Wasser trinkst oder isst oder schläfst oder trainierst im Halal-Bereich, ja, für Allah, damit du noch mehr Ibadah machen kannst, dann wird das, Barakallahu fik, als Ibadah. Natürlich nicht, dass du deine Pflichten vernachlässigst. Ja, ich gebe euch ein Beispiel. Du trinkst Wasser, damit du Allah besser anbeten kannst, damit du besser den Koran lesen kannst, damit du besser nach Wissen streben kannst, damit du besser fasten kannst. Also beim Fasten ist natürlich vor dem Beginn des Fastens. Zum Beispiel, du legst dich hin, damit du später aufstehen kannst und stärker für die Ibadah, für das Gebet oder für das Streben nach dem Wissen und so weiter bist. Du nutzt jede Art, ob es mit Trinken, mit Essen, mit Schlafen und so weiter. Und diesen Erfolg bekommt man nur von Allah subhanahu wa ta'ala. So bitten wir Allah, dass er uns diesen Erfolg gibt, dass wir unsere Taten nur für Allah subhanahu wa ta'ala verrichten. Und dass wir die Taten, die erlaubt sind, die normalerweise keine Ibadah sind, in eine Ibadah umwandeln können. Denn es gab Ulama, die wollten, dass ihr Atem und jede Sekunde und ihr Essen und Trinken und ihr Stehen und ihr Sitzen alles für Allah ist. Subhanallah, indem sie eine genaue Nähe hatten und den Erfolg von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, der Muslim sollte jeden Moment nutzen. Und der Beste von uns, sagt Allah, inna akramakum inda Allahi atqakum. Die edelsten von euch bei Allah sind die am gottesfürchtigsten. Und die am gottesfürchtigsten, barakallahu fikum, sind wer? Die am meisten praktizieren und sich am meisten von dem Haram fernhalten. Also sie praktizieren ihre Pflicht, lassen das Verbotene. Das ist das Mindeste. Und dann gibt es Mu'minin, nicht nur die lassen den Haram, die machen ihre Pflichten und mehr. Also die Taqwa, barakallahu fikum, ist, dass man die Gebote verrichtet und die Verbote unterlässt. Dass man sich vor Allah azza wa jal fürchtet. Auf die Barmherzigkeit Allahs hofft, indem man die Taten verrichtet und Allah anbetet mit Liebe und das Verbotene lässt. Mindestens die Pflichten und was man mehr macht, umso besser ist das. Deswegen, der Gottesfürchtige lässt die verbotenen Sachen, verrichtet seine Pflichten. Und derjenige, der noch mehr verrichtet, als er verrichten muss, der ist noch gottesfürchtiger als der andere und der ist mehr angesehen bei Allah als der andere. Möge Allah uns von seinen gottesfürchtigsten Dienern machen. Möge Allah uns den Erfolg dazu geben. Wallahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.